Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute machen wir wieder Sailor Moon Short Stories und sind in Band 2. Und dafür haben wir eingeladen Flora Wanne. Hallo Flora. Hi. Ja, und Gastgeberin sind, wir sind wieder Meso und Rusty. Ja. Heute können wir den ganzen Band 2 machen, weil wirklich 2/3 von dem Band ist die Kaguya-Geschichte und wir haben schon eine ganze Kaguya-Episode gemacht und machen den Manga nicht nochmal separat. Aber, ja, man könnte das vielleicht unbedingt wohl mal eins tags machen, aber finde ich jetzt nicht so wichtig, weil wir wirklich so viel über Kaguya geredet haben. Was wir aber haben, ist nach der Kaguya-Geschichte ein wunderschönes Reisetagebuch. Naoko Takeuchi war im Kennedy Space Center und hat den Start von einem Space Shuttle beobachtet und hat darüber geschrieben und gezeichnet. Und das finde ich wirklich schön. Also sowas, das haben sie ja bei den anderen Manga-Bänden rausgeschnitten zum Teil. Diese persönlichen Kommentare von ihr, aber hier haben wir 2 Seiten Reisetagebuch. Hat mir gefallen. Egal, okay. Also ich habe mich viele lobende Worte gefunden über das kleine 2-seitige Reisetagebuch. Sehr gut. Und sowas finde ich schon schön. Und dann gibt's für die nächste Geschichte, für die Casablanca Memories, was eine Re-Geschichte. Casablanca Memory ist eine Re-Geschichte und auch da haben wir ein 2-seitiges Vorwort über Antiquitäten. Naoko Takeuchi hat Antiquitäten ein bisschen, hat viel für übrig, hat welche gesammelt, hat ein paar von ihren Lieblingsantiquitäten gezeichnet, auch solche, die in der Story eine Rolle spielen. Wir sehen hier das Vorbild für die Kaguya, für das Schneeprinzessin Kaguya Design in einer Statuette, die sie tatsächlich gekauft hat oder Snow Kaguya, eine Art Deko-Figur namens Salome. Und das war das Modell für den Film. Und die sieht tatsächlich auch so aus. Und sowas finde ich super. Ja, auch die Snow Dancers haben auch eine, antike Vorlage, die sie eben auch besitzt. Und eben auch, das dritte auf dieser Seite, ist der sogenannte Rain Tree, eine Nachtlichtlampe im Art Deco-Stil, die sie auch dann jetzt eben für Casablanca Memory. Aber ja, auch das ist ein süßes Vorwort. Da hast du total recht und das bringt so ein bisschen Naoko näher. Ich liebe das, wenn wir sehen, wo die Sachen herkommen und wenn sie einen persönlichen Bezug dazu hat. Ja. Ja. Und Casablanca Memory. Ich habe, ehrlich gesagt, habe es nicht in guter Erinnerung gehabt und habe beim Wiederlesen es sehr viel mehr gemocht, als ich dachte, dass ich würde. Bei mir ist genau umgekehrt. Ich hatte das in total guter Erinnerung. Aha. Also gerade, ich meine, das ist ja auch, die ist ja wirklich alt. Die gab es ja auch schon in den normalen Mangas damals zu lesen. Und ich als Kind erinnere ich mich an diese Geschichte ganz anders, als jetzt ihn wieder zu lesen. Ich mag sie immer noch, so ist es nicht, aber es gibt ja einfach jetzt Ecken und Kanten, wo ich schon sage, ja, es gibt schon Hymnstellen, klar. Aber wie hast du dich erinnert? Naja, für mich war das tatsächlich eine, also als Kind diese Geschichte zu lesen, war das halt einfach quasi den Mann, in den man sich verliebt hat, den man nicht bekommen hat. Da war mir zum Beispiel, also erstmal ganz kurz, es geht halt in Casablanca Memories, für die, die sie jetzt nicht gerade nochmal gelesen haben, geht es um Ray und ein bisschen Rays Geschichte. Wir sehen zum ersten Mal die Beziehung oder hören was zum ersten Mal, zum einzigen Mal im Manga eigentlich was über die Geschichte ihrer Familie und dass ihre Mutter eben gestorben ist und sie eben bei ihrem Opa wohnt und ihren Vater eigentlich immer nur am Geburtstag sieht. Und am Geburtstag, die Mädels wissen den am Anfang nicht, sie sind also sehr, sehr frisch befreundet, denn eigentlich am 15. Geburtstag feiern sie ja eigentlich zusammen kennen in S. Aber die Mädels wissen nicht, dass sie Geburtstag haben, schenken ihr aber dann doch eben diese Rain-Tree-Musik-Lampe. Und von ihrem Vater kriegt sie wie jedes Mal eben Casablanca-Lilien, das sind ihre Lieblingsblumen, und dazu ein weißes Kleid. Wir kriegen im Laufe der Geschichte raus, dass diese Geschenke eigentlich nicht von ihrem Vater kommen, sondern von dem, also von Kaido, dem. Also sie kommen schon von ihrem Vater, aber der hat sie nicht ausgesucht. Der hat sie bezahlt, genau. Sondern, genau. Also von seinem Assistenten, der sich darum kümmert, sie zu. Über Jahre jetzt kriegt sie eben immer diese Blumen und dieses weiße Kleid. Ray, kriegen wir mit, ist eigentlich und war auch, glaube ich, länger eben Kaido. Und sie ist halt, sie taucht dann eben immer an ihrem Geburtstag auf, eigentlich zu einem Abendessen mit Vater in diesem weißen Kleid und mit dieser Lilie und trifft sich dann aber häufiger, meistens auch mit Kaido dort alleine, wenn der Vater dann doch keine Zeit hat. Offensichtlich sehen wir, das geht über ein paar Jahre so. Und das ist das, was mich an der Geschichte, was ich nicht mehr im Kopf hatte. Wir sehen eine Rey, die ist vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Genau. Die also sie sieht genauso aus, natürlich. Die verspielt und lustig ist und lacht und Kaido albert mit ihr rum. Genau. Aber auch Kaido ist dort schon erwachsen. Er ist dort schon der Assistent ihres Vaters. Genau, er hat schon eine große Bruderrolle eingenommen in ihrem Leben und das fand ich einerseits unerwartet. Das war null auf dem Schirm. Das ist aber genau meine Hymnstelle. Das ist aber auch total meine Hymnstelle, ja. Weil wir sehen ja jetzt natürlich, da das ja offensichtlich vorher ist, muss sie da Minimum 13 gewesen sein, Maximum 14. Das Ganze geht über Jahre so. Das ist nicht das erste Mal, dass sie im weißen Kleid ist. Der Typ. Die verbringen aber auch Zeit miteinander, wenn sie keinen Geburtstag hat, weil sie kommt ihm auf die Schliche, dass er der Geschenke kauft, weil er sie an einem Nicht-Geburtstag-Einkaufstrip gesehen hat, wie sie diese Blumen anhimmelt und dann hat er sie ihr gekauft. Nee, das genau. Oder aber das Kleid anhimmelt. Genau, dafür, dass etwas jedes Jahr passiert. Ja. Aber dafür, dass etwas jedes Jahr passiert, muss es mindestens 2, wenn nicht 3 Jahre passiert sein. Ja. Sprich, dieser erste, ich merke, deine Lieblingsblumen sind das, muss sie 11 oder 12 gewesen sein, zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich meine, im Endeffekt, das sind jetzt über Jahre, dass sie eben dann so ein Dinner hat mit einem Typen, den sie anhimmelt. Und das Anhimmeln von der Seite des Mädchens ist ja auch gar nicht negativ. Nein. Kleine Mädchen dürfen den Assistenten ihres Vaters anhimmeln. Gar vor allem, wenn er nett ist, Zeit verbringt und Sympathie. Sie bonden total. Sie bonden auch darüber. Sie, wie gesagt, das ist auch so eine große Bruderfunktion ist da auch für jemanden, der wirklich in den ist, da auch überhaupt gar nicht schlimm. Und ja, der Typ macht auch nichts. Ja, und vor allem haben sie tatsächlich eine Freundschaft aufgebaut, als sie sagt, nee, also ich will nicht heiraten, keine Familie. Und er sagt, ich auch nicht. Genau, er sagt, er will keine Familie, er will nicht eben in Politik und er möchte nicht heiraten, er möchte keine Kinder bekommen und sie sagt halt, ne, sie möchte halt nicht, dass Kinder von Politikern geht immer schlecht, ist ihre Meinung. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit und Kalt. Und das wäre eine gesunde Basis gewesen, sie wollen nichts voneinander, weil sie wollen nicht heiraten, nicht Kinder, sie hängen ab, sie himmelt ihn an, sie haben vielleicht ein bisschen Chemie, aber es ist eher genau. Also ich meine, im Endeffekt, ich möchte das gerne. Ich möchte das gerne lesen. Da ist tatsächlich ein Typ, der passt auf die kleine Tochter seines Bosses auf und unterhält sich mit dir und und ist ja auch ein guter Plan, das ist so ein Plan wie meiner, aber da von seiner Seite überhaupt nichts kommt, dann wäre das überhaupt eine Schwärmerei von einem kleinen Mädchen, ist völlig okay. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall der Subplot ist natürlich eben dieser Rain Tree, diese Melodie. Und während der Regenzeit, wo alle dann eben kolisch werden. Wir haben das diskutiert. Hat Japan eine Regenzeit? Ja. Echt? Ja, natürlich. Das jeden ist sogar, Juni, das bis, auch, sogar, Juni ist, bis Oktober. Ich meine, es steht das hier, wird dann, bei Tanabata dann auch muss es ja auch so sein. Ja. Okay, und zwar so richtig. Schon, das wird sogar schon in der Tanabata. Ich dachte vielleicht nur in den tropischen Teilen, aber schon überall. Nee, ich war auch schon, ich war in der Regenzeit auch schon da. Das gut zu wissen, weil ich wusste so ungefähr die Jahreszeiten in Japan, aber nicht, dass es dort in der Zeit so viel regnet. Okay. Also, dann haben auf jeden wir, Fall ist es wir haben eine schöne Freundschaft, wir haben ein schönes Anhimmeln. Alles soweit okay. Und dann. Ja, also ne, wie gesagt, der Subplot ist eben diese Regenzeit, in der das, was ich auch echt schön finde an dem, ist dann irgendwie dieses Marco und Ray Bonding, was wir da haben, wo eben Ray auch melancholisch wird und ihr dann eben erzählt von ihrem Senpai und wie das überhaupt war und alles so ein bisschen sensibel werden. Und auch durch die Melodie und wir hören das immer wieder und sie spielt die Melodie dann auch eben. Ich kann mich nicht konzentrieren, sagt sie. Und sie wird trauriger und trauriger. Genau. Am Ende ist es natürlich, es kommt dann natürlich total darauf an, Also auch Ray wird melancholisch, denkt eben über Kaido wieder nach und dann eben Kaido mit einer Frau. Ja. Ja. Die es wird nicht ganz klar, ob sie ihn dort sieht oder ob das etwas einfach nur dran erinnert. Zumindest für mich nicht, aber ja, auf jeden Fall ist sie verliert sich dann natürlich ein bisschen in der Melancholie. Ich muss noch kurz zurückspringen. Ich bin gerade auf der Seite, mit wo du erwähnt hast, die Mako-Rei-Freundschaftssache. Das ist aber, da werde ich auch melancholisch, wenn Mako sagt, wir haben uns noch nie in Ruhe unterhalten, gehen wir in einen Laden und dann trinken sie ein Getränk und unterhalten sich. Und ehrlich gesagt, ich finde es süß, dass sie es machen. Und wenn du sagst, dass es sehr, sehr früh in ihrer in der Re-Senji-Sache ist, muss es ja, denn wie gesagt, ihren 15. und es muss ihr 14. Geburtstag sein, ja, denn und ihren 15. feiern sie schon gemeinsam. Es ist sehr, sehr schön, aber es ist auch, ich finde es auch traurig, weil es wird auch so traurig gezeigt. Sie sind als Schattenriss gezeigt. Und Rezo beugt sich so weg von Mako. Wie? Wir wollen was zusammen machen. Re ist dafür irgendwie nicht ganz bereit und dann ist es total schön. Dann, ja. Als sie sich unterhalten und gleich. Und dann erzählt, ja. Dann erzählt sie eben, erst hat er ihr erzählt, er will nicht heiraten und dann sieht sie ihn, wie er mit seiner Freundin rumrennt. Und wie er eben auch sagt, er wird der Nachfolger, wie der Vater sagt, dass Kaido dann sein Nachfolger wird. Das heißt, er wird auch Politiker. Sie sehen sich wieder und sie sagt ihm dann quasi dieses, eure Kinder werden glücklich sein und Kinder, sagt er immer noch, werde ich nicht haben, aber glaubt es ihm halt nicht mehr. Nee. Denn jetzt ist er genau wie der. Und dann gibt es eben diese Szene im Regen, und das ist definitiv jetzt die 14-jährige Ray, wo sie sagt, es wäre besser gewesen, sie hätten mich geheiratet und ihn. Ja, also wenn du dich hochschlafen willst, so nach dem Motto, dann warum nicht mit mir? Und sie ist halt echt 14. Sie ist 14 und das ist der sehr erwachsene, war schon erwachsen, Kind war, Assistent ihres Vaters, Politiker, der verlobt ist oder vielleicht sogar verheiratet an die. Schon. Und ne, ja, wie gesagt, aus der Sicht des von Ray finde ich das nicht weiter schlimm. Und dann küssen sie sich, aber wer hat das jetzt initiiert? Und was, was soll das bitte? Genau. Und es sieht einfach, es sieht aus wie ein inniger Kuss. Und es wird sehr romantisch porträtiert. Total. Soll auch sehr romantisch sein. War auch für das Kind, das ich damals war, ich habe mich an diesen Kuss erinnert und für mich war der romantisch. Ja. Und es war halt natürlich der ältere Junge. Das ist, als Kind hatte ich die Connection noch nicht. Und wir sehen es durch die Augen von Ray. Wir sehen es durch die Augen eines Mädchens, das seinen Schwarm küsst. Oder genau. Und aus den Augen dieses Mädchens ist es natürlich auch. Für mich war das irgendwie als in meiner Erinnerung ein Beweis, wie reif Ray ist. Weil der Typ ja ein bisschen älter ist. Dass das aber andersrum von dem Typ ganz schön gruselig ist. Das habe ich als Kind die Connection nicht gemacht und die ist aber mega wichtig. Weil das wenn das von ihm ausginge und er weiß in dem Moment, hat sie ihn da nicht gerade eben zur Rede gestellt? Ja. Und er weiß, jetzt ist sie ihm auf die Schliche gekommen, er hat eine Freundin und er hat immer behauptet, nein, für mich gibt es keine. Und was knutscht das jetzt? Ich denke, wenn sie ihn küsst, wäre es besser, aber er beugt sich zu ihr runter. Hat sie ihn wirklich zu sich runtergeholt? Das ist so dieser Moment, wo man denkt, was tut dieser Typ gerade? Genau. Er hat eine Freundin, er ist verlobt, er wird sie heiraten und das Mädchen. Nicht mal, selbst wenn er nicht verheiratet, verlobt, irgendwas wäre, der küsst gerade eine 14-Jährige. Er hat nicht dieses küsst gerade die 14-Jährige kleine Tochter, Mädchen zu küssen, was es für ihn geschwärmt hat. Ja. Beziehungsweise, noch nicht mal, sie haben nicht geschwärmt, sie waren Gleichgesinnte. Eigentlich hat er nur ihr Vertrauen missbraucht. Und jetzt ist es der Moment, wo Ray vielleicht erkennt, okay, ich hätte ihn schon ein bisschen besser gemocht. Ich hätte vielleicht schon mehr gewollt. Ja. Weil sie immer gesagt hat, sie will das nicht. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass man seine Meinung natürlich in mehreren Jahren ändern kann, wenn man jemanden kennenlernt, ob man doch heiraten möchte. Und auch mit seinen Berufswünschen, wenn man älter wird. Ne? Also Vertrauen missbraucht, würde ich da nicht sagen. Und das ist auch gar nicht das Problem, dass redet mit seinen Plänen und dass sich diese Pläne eben verändert hat und dass er das nicht auch unbedingt seine Lebenspläne mit der jugendlichen Tochter seines Chefs updatet später. Es sieht sehr kalkuliert aus, was er da macht. Es sieht nicht unbedingt aus, als hätte Ja, also es ist einfach viel zu sehr karriereorientiert, was er da macht mit seiner Karriere und was er da macht mit seiner Freundin. Also es sieht schon ein bisschen unehrlich aus dabei oder ein bisschen zu kalkuliert. Vielleicht mag er sie ja Das wirklich. möchte ich da gar nicht rein Aber interpretieren. für aus Rehes Was Augen Ray gesehen rein ist es Verrat, weil ihr interpretiert, auf Vater jeden hat sie im Fall. Stich gelassen und jetzt wird sie von Ja. Kaido hiervon belogen Belogen. und letzten Endes. Sie hätte ihn haben können, denkt sie. Sie sieht nicht, dass sie ihn nicht haben kann, weil sie 14 ist. Ja, Sie denkt, sie definitiv. hätte ihn haben können und er hat sich für eine andere entschieden. Ja. Und von aus Reis Sicht ist das auch irgendwie schon, also aus Reis Augen kann ich das nachvollziehen. Auch wenn aus erwachsener Sicht klar ist, den solltest du nicht wollen Ja. mit 14 oder das ist. Das ist nicht realistisch zu denken. Der hat mich schon mit mir rumgealbert, als ich 8 war und später auch gesagt, dass wir einfach nur Gleichgesinnte sind und jetzt habe ich Gefühle und er nicht. Es ist schwierig. Es ist wirklich, wenn er sie nicht geküsst hätte und sie einfach nur enttäuscht davongegangen Ja, wäre, dann wäre das eine dann wäre ganz das andere auch Geschichte. noch eine viel bessere Charakterisierung gewesen. Ja. Weil die Fandom-Debatte ist natürlich immer, ist Rhea asexuell oder mag sie vielleicht lieber Frauen oder mag sie tendenziell lieber Frauen oder was ist das mit Rhea und Männern, wenn sie sagt, ich will absolut keinen. Und Ja. die Vorgeschichte ist eben, sie ist von so vielen Männern, denen sie vertraut hat, enttäuscht worden. Das lässt natürlich alle Möglichkeiten offen. Ja. Und Dann gibt es natürlich noch den kleinen Mini-Subplot. Und Der kommt im Kampf. es gibt dieses eine Bild vor allem, wo sie in ihrem Kopf Kaido mit Jadaito gleich sitzt. Genau, also darauf wollte ich kommen. Das ist, dass dieser Raintree, also tatsächlich ist das, der Raintree dann irgendwie verkörpert dann eben das Böse, in dem eben so ein gigantischer Raintree von jemandem kommt. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, ist das ein übrig gebliebener Yoma, der sich für Jedi Der rächen sich für wollte. Jadaito rächen will, ja. Direkt an Mar. Oder an allen oder Was generell. er auch Auf jeden den Fall. Canon, den Headcanon stützt, dass die ihn alle wollen und vielleicht auch hatten. Und die eigentlich, es wird immer so gruselig porträtiert, aber von der Idee her mag Ja. ich, wie loyal sie sind. Der Subtext ist natürlich hier, also der Jedi kommt als Subtext hier sehr oft vor, nicht nur eben im Bild, wo sie eben Kaido mit Jedi vergleicht, sondern eben auch dann eben durch diesen Yoma, der Jedi auch direkt sogar nennt. Das heißt, wir haben diese Assoziation, diese enttäuschende Liebe für Rey, die sie ganz, ganz klar auch enttäuschend mit Jedi verknüpft. Und ja, ganz laut schreit, hör auf mich in zu führen. Ich bin niemand, der in der Vergangenheit lebt. Und das wird eben klar ge gleichgesetzt, eben nicht nur zu Kaido, sondern eben auch zu Jedi. Und das liebe ich eigentlich total an Rey. Die sagt, ich mache das nicht, weil die Vergangenheit mich treibt. Oder ich lasse mich von meiner Vergangenheit hier zu nichts verpflichten und auf nichts festlegen und ich heul auch nicht meiner Vergangenheit hinterher. Ja. Und das ist in PGS eben auch super drin, Ja. wo sie sagt, Ich finde das. die Vergangenheit ist nicht das, warum wir kämpfen. Ja, ich finde das Ende trotzdem traurig. Ne, der Yoma ist besiegt und am Ende steht sie da und sagt, wenn sie sich jemals verlieben möchte, möchte sie sich nicht wünschen, den ganz für sich alleine zu haben, denn wenn man quasi jemanden so sehr liebt, dann macht man ihn kaputt. Und das ist hier komisch übersetzt. Ich hatte das irgendwie anders im Hinterkopf. Und deswegen wolle sie sich nicht verlieben. Und das finde ich sehr traurig. Und das ist natürlich auch eine sehr traurige. Natürlich gibt es wieder den Schwenker, dass sie sagt, ne, aber ich habe immerhin meine Gefährtinnen, die dieselben Ziele haben wie ich. Aber wie gesagt, das ist ja ganz, ganz am Anfang der Geschichte. Ich finde es traurig für Rey, aber ich finde es auch nachvollziehbar, weil dass sie aus Total ihrer Sicht nachvollziehbar. sagt, meine Mutter ist dran kaputt gegangen, dass sie sich an meinen Vater verschwendet hat. Nachvollziehbar total, aber es ist Ja. trotzdem eine traurige Moral, die sie daraus zieht. Ich meine, das Ganze wird nochmal dann umgedreht, indem wir dann im August, also wahrscheinlich gerade in einer Pause, die Regenzeit ist gerade vorbei und wir sind quasi kurz vor Taifunzeit, dann endlich im Sonnenschein sind ja, Aber ich muss dann. sagen, ich habe das für Rey auch schon aufgegriffen, dieses, sie ist 14. In dem Moment ist natürlich alles überlebensgroß und super dramatisch. Natürlich. Und das Ganze natürlich auch wird später wahrscheinlich mit etwas mehr Nuancen versetzt und mit etwas mehr, ich denke, diese Idee wird sich später vielleicht nochmal von anderen Seiten beleuchten wollen. Und zumal, wie wahrscheinlich ist es, dass einen, den sie liebt, sie so vollkommen vereinnahmen wird können? Das ist vielleicht auch nicht unbedingt eine realistische Vorstellung von Liebe, die sie hat, sondern das ist das, wie sich 14-Jährige das vorstellen. Nämlich als so allumfassend und, ja, total. Und alles. Da ist das eben alles in dem Moment. Und alles andere ist dann nichts. Und das ist natürlich 14-jährig. Ja. Das wird sie vielleicht noch ein bisschen verfeinern. Also das, so, das denke ich Ihnen, weil ich immer eine viel ältere Reihe schreibe, die sagt, dass sie sich damit wieder eingekriegt hat, mehr oder weniger. Und egal mit wem man sie schippt, das sind meistens Leute, die haben schon einen kosmischen Job und sind dann schon gar nicht, schon aufgrund dessen nicht fähig, von Ray völlig vereinnahmt zu werden. Ja. Damit ist sie eigentlich schon ein Klar, bisschen sicherer. Natürlich. Ja, auf jeden, ja, natürlich ist es sicherer. Ist ja aber auch, glaube ich, dieser genau dieser Gedanke, dieser ne, für eine 14-Jährige zu sagen, ich schließe das jetzt komplett aus für mich, ist schon irgendwie. Nicht, dass ich denke, dass Ray jemanden braucht, irgendeine Beziehung braucht, um glücklich zu sein. Nee, überhaupt gar nicht. Aber ich finde es trotzdem schade für sie, es kategorisch auszuschließen. Das finde ich ein trauriges Fazit für sie. Es wird natürlich gekippt. Das nächste Panel, sie sind am Meer und sie lässt sich von jedem Jungen auch irgendwie nur gerade das für den fünften Drink ausgeben. Ja, das ist nervig. Aber ja, aber das ist immer das, was wir haben in mehreren Stellen, auch im Manga, wo Ray und Minako sagen, nee, Männer wollen wir nicht, aber Lakaien hätten wir schon gern. Ja, das ist so eine kalte, ausnutzende Art, dann die Leute nicht an sich ranzulassen. Aber ich fand eigentlich das von Ray, dass sie sich erstmal abschottet und sagt, nein, dann lieber keine Beziehung. Weil in welcher Position ist sie eigentlich? In dem Moment ist sie ja so früh noch im Senshi-Team. Das ist noch nicht so eine belastbare Freundschaft, denke ich, an dem Zeitpunkt, wo sie sagt, okay, jemand ist für mich da, wenn es schief geht. Zu dem Zeitpunkt, als das hier schief ging mit Kaido, war niemand da. Sie hat ihren Opa, der ist ganz nett, aber wir sehen nicht, dass er für sie da ist, wenn sie Probleme hat. Und im Anime kennen ist es, denke ich, eher umgekehrt. Rei ist immer für ihren Opa da, wenn der Probleme hat. Und sie ist schon sehr, dass ja, wir sagen, sie ist in vielem auf sich gestellt. Und dann ist es auch logisch zu sagen, wenn ich dann den Leuten, die ich echt gebraucht hätte, nicht vertrauen kann, dann lasse ich es eben. Ja. Und das ist auch, die PGS Imre hat das auch sehr stark. Und das sehe ich jetzt auch, damals war mir es nicht so klar, als ich zum ersten Mal den Anime gesehen habe oder den Manga gelesen, warum mich das so zu Rei hinzieht. Aber ich kann das einfach sehr gut verstehen. Klar. Und es erst recht, als ich in dem Alter war. Und insofern finde ich das schon realistisch porträtiert, auch wenn es für uns erstmal sehr traurig aussieht. Es ist realistisch, es ist total realistisch. Das möchte ich gar nicht sagen, dass es realistisch ist. Ich finde es so ein bisschen traurig. Aber ja, ich meine, im Endeffekt ist, was bleibt, ist als Fazit, ich mag die Geschichte sehr, ich finde, sie passt total zu Rays Charakter. Wir kriegen unfassbar viel ein Charakterisierung und für sie, für ihre Hintergründe, auch für Mako und eben für die Beziehung zwischen den beiden und zwischen den Senshi. Das ist eine sehr schöne Leben. Und wir haben Geschichte. Ja. Ich habe halt nur als erwachsene Frau sehr viel gegen Kaido. Ja, und wir haben eben wieder mal einen Mann, der in einer Kussszene als romantisch hingestellt wird, die uns eben überhaupt nicht vom Hocker reißt. Genau. Das ist nun mal auch so ein Sailor Moon Ding. Ja. Die letzte Geschichte in dem Band ist Parallel Sailor Moon. Ah, auf die freue ich mich. Und ich liebe sie, ich liebe sie. Auch die hat ein paar Ecken, wo ich sage, naja, aber ich liebe sie. Und was ich vor allen Dingen daran liebe, ist, dass es sie gibt. Dass das ist eine alternative Zukunft zu Crystal Tokyo. Das ist ein AU, genau. Direkt von Naoko. Es ist ein AU von Naoko. Und das an sich finde ich toll, weil da haben wir auch ja schon drüber, auch bei den Fan-Theorien auch schon drüber geredet. Eine der größten Tragödien für mich persönlich, für Usagi Tsukino, ist Crystal Tokyo. Wir sehen Serenity und Usagi immer wieder sagen, sie möchte doch nur ein ganz normales Mädchen sein. Ja. Das ist ihr Traum. Das ist ihr, dafür kämpft sie, für das normale Leben, das sie irgendwann haben möchte und von dem sie möchte, dass das auch jeder haben kann. Und solange das gibt. Und dann setzen wir die faule, kleine, hedonistische Usagi Tsukino auf einen Thron und sagt, du bist jetzt die Königin der ganzen Welt. Mhm. Und das finde ich für Usagi Tsukino verdammt tragisch. Und man erkennt es ja auch nicht wieder hinterher. Nee, gar nicht. Also ja, immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen Fans. Ja, wenn sie sich um Termine rumdrückt und mit ihrem Mann knudelt, aber. Genau. Aber in vielem eben dann auch wieder nicht, ja. Eben. Und das ist ganz anders bei Paulus Sailor Moon. Usagi als Haus, als sehr zerstreute, ihre älteste Tochter. Sehr zerstreut. Die Rechnungen vor die Nase. Hausfrau von zwei Töchtern. Und gemanagt wird das Ding aber von ihrer ältesten Tochter Chibiusa. Ja. Genau. Chibiusa und Motaro sind die ultra. Man will nicht Streber sagen, man braucht ein besseres Wort. Ja. Sie sind ehrgeizig und haben ihren Shit beieinander. Also sie sind sortiert, wie man im Deutschen sagt. Also Kids, die irgendwas im Griff haben, das ist auch ein Konzept, was ich immer nur aus der Ferne genieße. Ich weiß nicht, ich habe noch nie so ein Kind gesehen, aber okay. Jedenfalls, sie sind aber sehr, sehr amüsant damit. Auch der Kontrast. Und Chibiusa, hast du wenigstens die Haustür abgeschlossen? Und sage ich, ich weiß nicht. Das ist Schikane. Das ist auf jeden Fall, das ist die Usagi- und Chibiusa-Dynamik, wie wir sie kennen. Jetzt als Mutter und Tochter. Chibiusa, die dann mit quasi lodernden Augen die Zahlungserinnerung hochhebt. Die auch ganz süß jetzt in der letzten Klasse der Mittelschule ist, also 15. Und ist super. Mit ihrer Brille und alles. Die Abendschule. In ihre Crime School, ist ganz erfolgreich. Und man sieht, hier setzen sich die Gene von Mamoru durch. Ja, total. Total. Und davor ist auch gut. Dieses Treffen. Und du sagst, die dahinter steht und heult, du sagst, es ist alles rein. Aber ja, die Mädels treffen sich in Usagis Haus und wir lernen, was sie machen beruflich, wer was macht. Ein Manko, den ich daran sehe, ist, dass sie alle verheiratet sein müssen und Kinder haben müssen. Ich finde das Rezept, heteronormativ. Sehr heteronormativ. Rezept, was man unbedingt verkaufen muss, dass da das Glück liegt. Auf jeden Fall wir haben aber natürlich auch Haruka und Michiru, also es ist nicht ganz, es wird ein bisschen durchbrochen, Natürlich, aber trotzdem sehen wir, wobei, auch das nicht. Haruka und Michiru sind die Eltern von Taru. Ist es auch da natürlich immer, heteronormativ, aber trotzdem. Du brauchst Liebe, Beziehung und ein Kind, um glücklich zu sein, egal welches Geschlecht diese Person hat. Ja. Ist trotzdem eine Message, die hier gezogen wird, die ich nicht unterschreiben wollen würde. Das ist aber wirklich so ein kleiner Wehmutstropfen, den ich daran habe. Insgesamt finde ich diese Zukunft viel, viel schöner als Crystal Tokyo. Man möchte ihnen schon was Gutes tun, glaube ich, in der Story. Und das würde ich jetzt auch nicht lesen, als man muss, um glücklich zu sein, unbedingt ein Kind aufziehen. Oder man muss glücklich zu sein, einen Mann haben, den wir nicht sehen, weil er nicht da ist. Ja. Ich meine, im Endeffekt für die Geschichte brauchen alle Mädels unbedingt Töchter, die alle genauso heißen und genauso aussehen. Ja. Denn Kusagi, die jüngste Tsukino-Schwester, die genau nach ihrer Mutter kommt. Ja. Und außerdem, die Senshi sind klasse und ihre Töchter sind nicht so klasse, aber die erwachsenen Senshi sind einfach. Mako hat ihren Blumenladen. Mako hat ihren Blumenladen. Minako ist unmöglicher denn je, also alle sind super. Ja. Und Ami und Rei haben diese Achse-Stimme, diese Stimme der Vernunft-Achse, glaube ich. Ja. Ja. So als Ami erwähnt, so mit dem Schreibkurs, den sie beim Shinto-Ding da kriegen will. So. Stimmt, dass ihr jetzt einen Schreibkurs angeht, kümmert euch um mein Kind. Es sitzt ständig nur am Computer und kann kaum noch Schriftzeichen schreiben. Mein Mann hat schon aufgegeben. Und Inako so, das ist nicht gut, lass sie nicht nur lernen. So fasst ihre Fantasie zu wenig. Bringst sie auch mit Geld an die Uni. Ja, das ist so ein super Minako-Satz. Und dann kriegst du so einen Batsch von Ami so, wir bekommen einfache Gehälter in der Klinik. Und Inako so, ich hoffe auf Gratisunterricht, Rätschern. Und dann noch tauchen die vier Kiddies auf. Ja. So, und dann so, Minako im Hintergrund am Ranten so, also echt, die Leser haben schon kapiert, was dein Mann für einen Job hat. Ja. Also ich glaube, der ist Chefarzt in dieser Klinik oder so. Und es ist lustig. Irgendwie. Geld ist zumindest zum ersten Mal ein Thema, aber Ami, geht es ja nicht um Geld hier, sondern um Erfolg in der Schule. Du bringst sie über die Kinder. Und Wiener, ganz cool, du bringst sie auch mit Geld an die Uni, das ist der beste Satz. Ja. Und die Kids, ehrlich gesagt, hätte ich gerne ein bisschen besser charakterisiert gekriegt von den Tieren. Die sind vor allem, die heißen Amy, Ray, Mako. Ne? Ja. Also, ne, die heißen wie ihren. Es steht überall Erstgeborene im Hauskino etc. Ja. Das heißt, es ist nicht ganz klar, ob sie vielleicht noch Geschwister haben, aber sie sind alles Ebenbilder. Ein Kind, glaube ich, immer pro, außer Usagi, ihr zwei. Also scheinbar haben auch alle ihren Familiennamen behalten von den Mädels. Das heißt, die Männer sind in den Clan adaptiert worden, oder? Das ist so ein Ding in Japan. Auf jeden Fall heißen sie alle so. Sind Carbon Copies ihrer Mütter. Ja. Kleines bisschen minimal anders charakterisiert. Sie sind alle 9, genauso wie Kusagi. Sie sind alle in der 3. Klasse, in der Grundschule. Ja. Und ja, im Endeffekt ist es dann danach einfach immer... Kusagi ist wirklich Usagi. Ja. Und die Mädels können Kusagi, sie möchten sie loswerden. Ja. Sie finden sie ein bisschen peinlich. Ich verstehe ja die Chibiusi-Kusagi-Rivalität, weil das ist so eine Geschwistersache. Genau. Aber die anderen Mädchen, die auf ihr rumhacken oder die sagen, krass. Klar kannst du mitkommen, wenn du alle unsere Taschen trägst, und dann rennen sie so schnell davon. Das und Kusagi schon... steht hier mit 4 schweren Taschen und fällt auf die Nase. Das ist schon ein bisschen gemein. Das ist super gemein. Also ja, sie mobben einfach Kusagi total. Ja. Sie wollen mit ihr nicht wirklich was zu tun haben. Es ist so ein bisschen, sie machen Schnick-Knack-Knuck, um zu gucken, wer kümmert sich um sie. Müssen wir die jetzt, ja. Genau, während Kusagi eine Katze findet. Eine kleine rosa Katze. Und er hat immer diesen komischen Effekt, dass man ihr... Ist das hier schon? Nein, noch nicht. Was meinst du? Wo sich ihre Haare am Körper aufstellen und es nicht klar ist, ist es Gänsehaut oder eine Allergie, aber es ist so komisch gezeichnet. Ist das hier mit der Katze? Das ist eine Seite später, ja. Sie scheint schon Allergie zu haben. Also eine kleine Katze taucht auf. Okay, das ist süß, ja. Eine rosa Katze. Eine rosa Katze. Eine Seite später ist sie plötzlich gepunktet. Also es sei Gänsehaut. Ich denke auch, dass... Also ich dachte am Anfang, es ist eine Katzenallergie und das wäre natürlich auch nicht schön, aber... Es scheint Gänsehaut zu sein, steht sogar dran. Ah, okay, gut. Weil an einem späteren Bild sehen wir das nochmal und dass sich ihr die Haare wirklich aufstellen, also wahrscheinlich Gänsehaut, ja. Ja. Auf jeden Fall, sie lässt sich locker, sie läuft den Mädels hinterher. Ja. Und auf jeden Fall spüren sie dann natürlich alle die Energie, als dann irgendwie was passiert. Und... Natürlich ist die kleine rosafarbene Katze eine Katze, die sie definitiv in ein Perilous Sailor Moon verwandeln kann. Aber ja, an sich ja, relativ süß. Und es ist so schön, wie Kusagi sagt, wie ich bin auch mal auserwählt. Sie hat nicht damit gerechnet. Genau. Aber sie ist nicht wie so Chibiusa war, wo das so eine große... wirklich innere Zerstörung angerichtet hat, sondern sie hat, glaube ich, einfach nur seufzend resigniert. Ja. Sie ist so ein knuddeliges, unehrgeiziges Wesen. Und ich muss eine lustige Szene machen. Es ist auch, okay, es gibt dieses süße Panel, wo sie dann endlich erwählt wird. Ja. Und sie dann sagt, ne, ist wegen meiner Zunge, oder? Ist wegen meiner Feinschmeckerzunge. Ja. Papa hat immer gesagt, meine Zunge würde mal als Feinschmeckerzunge in die Geschichte eingehen. Irgendwann würde sie die Welt retten. Und man sieht im Hintergrund so Mamoru, wie seine Augen so mit schwarz abgeklebt sind, damit man ihn nicht gescheit erkennen kann. So, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, aber mich das hat keiner ist süß, gesehen. Das finde ich ein total süßes Teil, weil ich meine, das ist ja auch einfach etwas, das hat sie dann definitiv von Usagi. Ja. Und dann aber Papa sagt, dass das ganz toll ist und das wird mal die Welt retten, das finde ich zuckersüß. Das ist wirklich süß. Ja. Also es ist wirklich was er an ihr, denke ich, auch sympathisch findet. Genau. Ich muss auch sagen, ich finde Kusagi, diese kleine, tollpatschige, ein bisschen dämliche kleine Usagi-Tochter, nur mit alleine dieser einen Geschichte so viel sympathischer als Chibiusa. Ja, sie ist wirklich süß. Und sie ist so, wie man sich Usagi eigentlich vorstellt. Und der Gegner ist eine gigantische Kaninchenarmee. Und sie ist schon unterscheidbar von Usagi. Sie ist unterscheidbar von Usagi. Sie ist total, aber sie ist zuckersüß, herzensgut, ein bisschen dämlich. Ja. Aber ja, der Gegner ist eine gigantische Kaninchenarmee und ihre Lösung ist eine, was sie erst nachlesen muss in einem über Katzen, ist eine riesige Ansammlung von kleinen Katzen, die sich in eine gigantische Wildkatze verwandeln müssen, um dann diese Anhäufung von Kaninchen zu Gibt's Wildkatzen in Japan? Ich glaube, das sind Straßenkatzen. Nee, das sind alles Straßenkatzen, aber das, was rauskommt, ist eine gigantische Wildkatze. Ja, das sind alle so mega bewusst, das am Boden so, die Katze. Transformer-Kätzchen, es ist Power Rangers-Kätzchen, ja. Und ehrlich gesagt, zum Glück sind die Kaninchen auch einfach nur ein gesichtsloser Flauschball und wir sehen keine niedlichen Kaninchen hier zerfetzt. Es wird nur angedeutet. Obwohl hier so Marco so, also die kleine Marco so, und dann so, die kleine Rese, die Katze hat die Kaninchen gefressen, während Co, sag ich so, sag mal so, wie Kaninchen nur schmeckt. Und dann so, die kleine Mina so, Katzen, die natürlichen Feinde von Kaninchen. Und dann so noch die kleine Army so und ausgerechnet Co. Sagi fand das heraus. Ja. Sie wird ausgestochen von Auf jeden Fall, es ist aber auch nicht ganz, an der Situation ist nicht ganz klar. Sie liegen da alle ausgenockt, werden aufgewacht, weil sie natürlich den Malunterricht verpasst haben bei Tante Michiro, Kochunterricht bei Tante Michiro. Pluto ist da. Ja, sie sind alle drei sind da. Alle drei sind da. Klar, es ist nicht ganz klar, ob es jetzt insgesamt ein Traum war oder nicht, aber das kleine Kätzchen ist trotzdem da. Und sie hat trotzdem die Gänsehaut. Ja, was ich süß als Detail finde, das ist 1999 gezeichnet, das war das Jahr des Hasen, also unser gigantischer Flauschhase als Flauschhasen-Kaninchen-Armee als Gegner ist also in dem Sinne auch wieder süß und diese kleine neue Kusagi auch. Ja. Aber ja, insgesamt ganz anders als natürlich eben jetzt, wer jetzt welche Töchter hat und so, finde ich die Vorstellung dieser Zukunft so viel schöner als Crystal Tokyo. Ja. Was also hier ist noch so, mit Schieren im Hintergrund so, wollt ihr uns verarschen? So, und Haruka so, na, versucht zu beruhigen. Ja. Okay, das habe ich irgendwie nicht ganz erwartet, aber okay. Bisschen Slapstick im Hintergrund, ja. Ja. Also, was ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnere, Fandom-Geschichte, aber als angekündigt wurde, dass es Crystal geben wird, kursierten im Internet Bilder, also Fanart, die so schön gezeichnet war und zur selben Zeit rauskam, also quasi Fake-Spoiler für Crystal, mit gezeichneten erwachsenen Versionen der Senshi. Und dann gab es eben für eine kurze Zeit eben das Gerücht, dass Crystal eine Fortsetzung des Animes wäre, statt eben eine neue Verfilmung. Und dann gab es eben diese Bilder von eben all den Mädels und ihren Töchtern, um dann zu zeigen, und eben so eine Teenie-Teaser und eine Teenie- Ja, also ich hätte es gerne gekriegt, ehrlich gesagt. Das wäre mir viel lieber. Aber ich hätte es auch sehr gerne. Also nein, ich liebe Crystal, ich möchte Crystal, aber ich hätte gerne zusätzlich diese alternative Version. Ja. Aber da muss man sagen, das ist auch sehr, sehr nah eben an Sailor Moon. Und auch diese Entwürfe, die kann man immer noch finden, wenn man sie sucht. Aber, ich habe sie nicht gesehen. Mal gucken, ob ich irgendwie einen Link finde und das wir verlinken. Aber ja, die Entwürfe sind also, ne, dann Usagi als Hausfrau und dann Mamoru als Doktor, dann Chibiusa an ihrem Handy als Teenie, die kleine Kusagi und so. Die Leute waren halt schon nach dieser Version gemacht. Aber es war halt schon eine Zukunft, die man sich sehr viel lieber vorgestellt hat. Und die ich für die auch alle viel, viel lieber finde, als irgendeine Utopie, in denen die ganze Welt regieren müssen, in irgendeiner utopischen Autokratie. Zumal es ja auch sehr dystopisch ist, was ich bisher gesehen habe von Crystal Tokyo. Genau. Es ist, warum kann man nicht beides haben? Immer aber ich finde es auch schön, ihnen. Genau. Würde Zukunft ich ihnen jetzt geben, exakt diese Zukunft die geben wollen, die sie gerade in Parallel Sailor Moon haben? Vielleicht auch nicht. Ne? Wenn ich das selber schreibe, schreibe ich es immer ein bisschen anders. Mhm. Aber ich finde es trotzdem sehr viel wärmer. Ja. Also, da gibt's schon. Es ist ja auch nicht ein ernst gemeinter Entwurf für ein Universum, in dem jetzt viel passiert. Es ist Nö, es eine ist einfach Geschichte, nur wo man ein sich ein Alt, paar eine Wünsche Geschichte. erfüllt. Genau. Und dass die Töchter so identisch sind mit der Mutter, ist was sich vielleicht viele Kinder auch wünschen, identisch zu sein mit jemandem, zu dem man sehr aufblickt. Und das, denke ich, ist eher aus Kindersicht und nicht so aus Erwachsenensicht. Ja, vielleicht auch einfach ist das ein Ding von Naoko. Das ist mit Aber Chibusa ja schon genauso, wie sie Kusagi ihn. und Chibiusa sind ja nicht Klone so genau von Usagi. Nee. Das passt besser und das hätte für die anderen Kids auch besser gepasst. Ich glaube, Total. Naoko Takeuchi wollte einfach mal ihre geliebten Senshi in einem jüngeren Alter zeichnen. Das kann sein. Und das hätte auch gepasst. Aber naja, also es ist einfach so eine schöne Story. Und der Humor ist gut und die sind einfach alle niedlich. Ja, Aber es ist eine Zuckersüße. erstaunlicherweise haben wir dazu nicht allzu viel zu sagen, trotz alledem. Nö. Einfach nur, es ist sehr, sehr schön. Ja. Ja. Ja. Und damit hätten wir sie alle. Ja. Alle Kurzgeschichten. Genau. Und ich hatte damals nicht gekannt. Ich habe sie jetzt alle eher zum ersten. Ich habe ein paar davon im Internet so hin und wieder Panels gesehen, aber ich habe sie jetzt, als sie vor ein paar Jahren neu aufgelegt wurden, zum ersten Mal gelesen. Also ein paar von denen war ja so gerade Ja. Casablanca Memory, die waren ja auch damals schon, die waren ja hinten dran an den Mangas. Viele von denen, nicht alle. Ich erinnere mich an nix. Auf Okay. jeden Fall. Also ich habe auch die alte Version noch da, wo Ich ich. habe sie Sie auch sind noch, aber da. ich, ja, Aber wahrscheinlich, okay. trotzdem ist es Ja. etwas. Die haben natürlich eher gestört im Laufe der normalen Geschichte, wenn die da irgendwo als letztes Kapitel drin waren, statt dass die Geschichte weitergeht. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die durchaus öfter übersprungen habe damals. Während dass sie, wenn sie eben ihre eigenen Kurzgeschichtenbände sind, sehr viel mehr Raum haben, um selber. Ja. Das passt besser. Genau. Interessant ist ja auch, interessant wäre auch, wenn jetzt Naoko Takeuchi sowas entwickeln würde, wo sie selber Kinder hat, die auch schon ein bisschen älter sind, ihre Kinder sind auch schon erwachsen, oder? Aber zumindest sie hatte Kinder und ich denke mal, aus dieser Sicht dann eine Familie von Senshi zu schreiben, wäre auch nochmal interessant, Ja, weil. ich würde alles dafür geben, wenn Naoko noch mal einen Kurzgeschichtenband zu Sailor Moon. Ja. Einfach noch mal mit anderen Genius Loki, auch noch einfach noch mal mit älteren Senshi, das fände ich so schön. Ja. Ansonsten bleibt uns Ja, Fanfiction. es Ich bleibt uns Fanfiction. hab schöne Sachen Ich gelesen. arbeite daran, Ja. ja. Also, ich mag es einfach, wenn sie erwachsen werden und ihr Leben leben und auf alle möglichen Arten und Weisen, aber Also man kann ja auch ja. echt schöne Crystal Tokyo Sachen erzählen, ne? Total schön. Gibt We es auch. ja. Meistens eher dramatisch, aber Wenn es nicht so die. postapokalyptisch daherkommt, Genau. ja, aber dann ist mir sonst ist Auch mir zu fürs viel Pocket, Angst. auch das Postapokalyptische. Ich lese Mein es auch Herz, sehr meine gerne. Nerven. Ist, ne, ist ja auch total meins. Aber als was wünsche ich von Herzen diesen Charakter, den ich so sehr liebe? Ja. So eine eventlose, schöne. Sache. Die Sache ist natürlich, für mich persönlich ist Hausfrau, glaube ich, das eins der schlimmsten Sachen, die man mir antun könnte. Aber für Usagi ist das einfach ihr Traum. Und ich sehe das für sie sehr gerne erfüllt. Ja, aber andererseits hat sie auch sehr viel Stress damit. Sie wird der Sache ja nicht super Natürlich. gerecht und ich denke, Aber es ist das normale Leben, was sie sich ja. wünscht, wofür sie gekämpft hat, ihr Leben lang. Und ich finde es schön, dass sie es bekommt. Ich denke, Kinder zu haben ist ihr Ding. Familie zu haben ist ihr Ding. Der ganze übrige Rest, naja. Nun wird Zeit, dass Chibiusa erwachsen wird und diese Rechnungen Genau. selber bezahlt. Ja. Aber es ist, ja. Und das ist jetzt einfach, wo diese ganzen Zwiespälte, die man durch die Senshi-Sachen, die sind in der Geschichte nicht drin, weil hier ist niemand eine Senshi. Und deswegen ist auch mal schön. Aber ich mag es auch, die Geschichten zu lesen, wenn sie älter sind und müssen zum einen, also müssen ihr Erwachsenenleben, ihr Familienleben und ihr Senshi-Leben unter einen Hut bringen. Das ist auch schon parodiert worden online. Es gibt auch diese Supermom-Parodie, wo die ein paar Kamen Rider oder ein paar Power Ranger-Darstellerinnen dann zwischen Kinder aus der Krippe holen und die Monster vermöbeln und noch mit den Freundinnen schaffen, einen Tee zu trinken und dabei über ihr Leben zu schimpfen. Das gibt es auch als Kurzfilm irgendwo auf YouTube. Das habe ich. Es ist nicht super realistisch, aber auf der anderen Seite wird ihnen ihr Heldentum keineswegs in Frage gestellt. Ich glaube, es sind Ex-Power Rangers, die eben ihr Leben mit dem Monsterjagen sehr, sehr mühsam versöhnen, aber es geht. Na dann, haben wir sie geschafft, Genau. alle. Ja. Dann reden wir nächstes Mal mehr über Fanfiction, weil da haben wir uns was Ja. vorgenommen. Ja. Und danach schauen wir mal. Was wird uns schon noch was einfallen? Auf jeden Fall. Wir haben auch noch eine Liste mit Dingen, für die ich länger und mehr recherchieren müsste. Deswegen drücke ich mich Ich meine, davor und sehr habe die passend. Kurzgeschichten gemacht. Ja, sehr passend jetzt aber zu Parallel Sailor Moon. Fand ich auch deine Idee, und da können wir vielleicht auch als Ausblick uns darauf freuen, diese, was wünschen wir den Charakteren für die Zukunft? Oh, Folge. okay. Ja. Das können wir auch mal machen. Ja. Ja, da bin ich sofort Ja. dabei. Ja, da würden wir uns wieder, und da würden wahrscheinlich wieder unsere alte Senshi-Shitena-Debatte aufwärmen. Wahrscheinlich. Okay. Sehr Ja, gut. da bin ich, also ich bin dabei. Aber ich kann mir auch sehr viele andere Dinge vorstellen, muss ich aber auch sagen. Also, dann vielen Dank, Flora. Sehr, sehr gerne. Sag nochmal, wo man dich findet. Man findet mich auf AO3, auf Fanfiction.net und auf Tumblr überall unter dem Penname Flora One. Geht und lest, weil ich sehe auf ihrem Tumblr, wie, also ich bin immer wahnsinnig weit hinten dran mit dem Lesen von Floras Zeug, weil es immer sehr emotional weit oben ist und das ist nicht immer das, wo ich gerade lesen will. Mal das Aber Letzte, was ich gerade geschrieben habe, ist eine Comedy. ja, aber ich sehe eben, wie deine Leserinnen auf deinem Tumblr zusammenbrechen und Ja, das aber ist das schon Letzte, sehr, was sehr ich geschrieben schön. habe, ist eine Komödie. Also es scheint sich Also. gerade im Moment, nach dem, was ich sehe, sehr zu lohnen, deine Sachen zu lesen. Deswegen Empfehlung. Danke, Und danke. ja, dann bis zum Bis nächsten zum Mal. Was? Nächsten Mal. Ciao. Bleibt. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, Tschüss. bleibt gesund ist vielleicht relativ, aber passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!